bei Club Night. Und heute mit DJ Duck. Ba, ba, ba, ba. Mhm, mhm. Aha, aha. Thank you.

trip. We'll be right back. messieurs, le disc-jockey Zach est de retour. Uhr 21:30 H3 Radioservice A61 Koblenz Richtung Köln zwischen Sinzig und Bad Neuenahr Ahrweiler wegen Bergungsarbeiten einspurige Verkehrsführung 2 Kilometer Stau. We'll be right back. I'm here to tear down everything around you. And you know what I'm going to replace it with? Something new. God. The world of God. So take your bread and give it to the poor. What difference does it matter what you own? You have gold and silver. It's going to rot. And that rot is going to eat away your heart. All of you. There will be a flood and there will be a fire. Everything will be destroyed. But there will be a new ark. Riding on that fire, and I hold the keys, and I open the door, and I decide who goes in and who doesn't. Thank you. Come with me. 22.05 Uhr H3 Radioservice A61 Koblenz Richtung Köln zwischen Sinzig und Bad Neuenahr Ahrweiler Behinderungen wegen Bergungsarbeiten. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Und weiter geht es mit der H3 Club Night und DJ Duck. happen just over and over and over and over again. Until we decide it is.

H3 Club Night mit DJ Duck. Thank you. 23.03 Uhr, HR3 Radioservice. Wir haben keine Meldungen. it can be. I know it's not possessions and I know it's not religion. Will I ever find out? And do I wanna find out? I know it's not possessions and I know it's not religion. Will I ever find out? And do I wanna find out? 23.30 Uhr, HR3 Radioservice. Wir haben keine Meldungen. Exit. Freunde, das war soweit. Wer noch nicht genug hat, es gibt von Lunatec eine Mix-CD von mir. Wenn ihr Bock habt, gibt es bei Indergroove zu erwerben. Und das war es dann soweit. Also Freunde, feiert noch schön heute Abend, trinkt nicht so viel und sehen uns demnächst. Thank you.